1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung heißt Manchmal bin ich so ein richtiger Folkie. Ich auch bin, du bist bei mir. Stehst da so selbstverliebt und arrogant und grinst mich an. Voller Genugtuung streust du eine Handvoll Zweifel in mein kleines Glück. Ach bitte nimm sie zurück, Melancholie, nimm sie zu. Was hast du der Menschheit jemals Gutes gebracht? Außer Musik und Kunst und billigen Gedichten. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ach, so klappt das nie. Melancholie, so klappt das nie. Ich meine, du weißt ja, eigentlich mag ich dich sehr gerne. Wenn du nur ab und zu mal deine Fresse halten würdest. Aber du zerredest mich so lang, bis ich nicht mehr weiß, wo ich bin und was ich will. Komm, sei endlich still, Melancholie, sei endlich still. Menschheit jemals Gutes gebracht, außer Musik und Kunst und billigen Gedichten. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ach, fick dich ins Knie, Melancholie, du kriegst mich nie klein. Fick dich ins Knie, Melancholie, du kriegst mich nie klein. Manchmal bin ich so ein richtiger Folky. Melancholie, Gisbert zu Knüpphausen. Die Mädchen mögen ihn, ich kenne einige. Eins hat mir vor längerer Zeit erzählt, er käme ursprünglich aus der Kasseler Gegend, dann Hamburg, jetzt Berlin. Auch dass er Liebeskummer hätte, wusste das Mädchen zu erzählen. Und dabei wurde sein Blick ein ganz trauriger. Was sollte ich schon tun? Mehr als ein langgezogenes Ja fiel mir nicht ein. Dann dachte ich an Cat Stevens. Den mochten damals eigentlich auch nur die Mädchen. Ich selber zumindest fand ihn nun ja etwas lahm und sehr sentimental. Ähnlich wie den Schotten Donovan. Der freilich hat mich irgendwann wieder eingeholt. Einen seiner Songs entdeckte ich vor Jahren als im Grunde absoluten Fremdkörper auf einer Mix-CD, die ansonsten mit sogenannten Fusion-Tracks bestückt war, wie sie vor einigen Jahren insbesondere um das Duo Four Hero herum aus West London kamen. Plötzlich jedenfalls erwischte ich mich beim Hören alter Donovan-Tracks. Und nun mochte ich sie. Allen voran The Ballad of Geraldine. Es war Frühling. Ich entsinne mich noch gut. Draußen begann plötzlich alles zu blühen. Und dann erschien auch noch dieses Album der Broken Family Band. Welcome Home, Loser. Und ich erwischte mich gelegentlich dabei, wie ich mir selber zuraunte: Manchmal bist du so ein richtiger Folky. John Belushi tonight. Poor little me, I'm switching out my lights. I've had a busy week and I'd like to ease my brain. You can take drugs if you want, but I'm taking a rain. Check me out, I'm not wired at all tonight. I'm not wired wired at all tonight. I don't feel like freaking out with your friends. They're nice enough people, but the good times have to end. And I warned you that slow time was coming soon. Tonight I'm laying down in a smoky, darkened room. Well, looky here, I'm not wired at all tonight. I'm not wired at all tonight. I'm not wired.

Geraldine, with hair coal black as a raven. I travel my life without a care. But all my love I was saving. Manchmal bin ich so ein richtiger Folky. Bin ich das? Zumindest bin ich nicht Moses und auch kein Haus-DJ. Das sage ich mir vor jeder Sendung. Klaus, du bist kein Haus-DJ. Dabei fliegt mir nichts derzeit stärker um die Ohren als Hausmusik. Jede Nacht kann ich, wenn ich nur will, bis 5 Uhr in der Frühe meine Zeit vor dem Rechner damit verbringen, Hausmusik herunterzuladen. Und zwischendurch stolpere ich dann an anderer Stelle über Titel von Paul Weller zum Beispiel, die jemand im Drum & Bass Remix als Free Download anbietet. Dass Paul Weller für solch einen Blödsinn zu haben ist, hätte ich offen gestanden eher nicht vermutet. Doch warum sich lange den Kopf über Paul Weller zerbrechen? Stattdessen kann ich mich ja auf der Website eines britischen Musikmagazins verlieren, das in lausiger Qualität Songs einer amerikanischen Heavyband anbietet, die für einige Konzerte nach England kommt. Oder ich besuche den Dubstepper Scream auf seiner Soundcloud und begutachte dort seinen Remix für den Kanada-Electro-Act Chromeo. Warum nur für den? In der Zwischenzeit haben mich bereits wieder einige Haustitel erreicht, die es herunterzuladen gilt. Wie eigentlich soll ich das alles filtern, frage ich mich gelegentlich und denke dann an den alten Düsseldorfer Elektropunk Tommy Stumpf. Irgendwo stand der mal auf der Bühne, schoss seine harten Sequenzer-Sounds nach vorn ins Publikum und schrie ins Mikrofon: Ihr kriegt mich nie. Würde Stumpf heute noch Platten machen, vermutlich schleuderte er seinen Rechner mitsamt Monitor und Boxen aus dem Fenster des dritten oder vierten Stocks und produzierte aus den Aufprallgeräuschen die Beats seiner Tracks. Damals zumindest warf er Fernsehgeräte aus dem Fenster, weil ihn deren Klang des Aufschlags faszinierte. Aber ich bin kein Elektropunk. Ich bin manchmal so ein richtiger Folky. Und dieser Song hier reißt dich aus jedem Dilemma. Nimm ihn, bevor auch du womöglich noch alles aus dem Fenster wirfst, was dir womöglich nicht unbedingt lieb, aber eben doch teuer ist. The tallest man on earth. Troubles will be gone. Das Gute siegt, der Ärger verfliegt. Forgiveness grows and slowly winds away. Well, there's a question somewhere asked with all the answers inside, but I'll never find the kid before she's gone. Well, the day is never done, but there's a light and we sleep, and so I hope somewhere the troubles will be gone. End up where I stand, but there are no rocks or salt and nails. I know my can is not to kill you, simply lost the words to tell you I'm afraid. And there's a sign up to a hill to see the far of the land, where the sign will tell you turn if there's a one. Still the day is never done, but there's a light on where you sleep, and so I hope somewhere the troubles will be gone. Driving down the golden salvation and the beauty of some rays. And the deer has gone without me to the valley of surrender. There is still another world along its tracks. And there's that sign up to the hill to see the far of the land. Well, the sign will say there's still a higher one. Some way of sleeping, so I hope somewhere the troubles will be gone. Draft was all I had for company. see you again in Philadelphia. Manchmal bin ich so ein richtiger Folky. Und wenn ich es recht bedenke, ein Grufti zum Beispiel war ich nie. Obwohl ich eine Zeit lang mit diesen mächtigen Stiefeln durch die Stadt trottete. Die waren mit silberfarbenen Nieten beschlagen und die wiederum waren angeordnet in Form eines umgedrehten Kreuzes. Antichriststiefel, das fiel mir offen gestanden erst später auf. Echtes Grufti-Schuhwerk. Vorne an der Schuhspitze ragten sogar noch ein paar Nägel in die Höhe. Keine Ahnung, wo genau ich die Dinger aufgetrieben hatte. Jedenfalls waren sie vielseitig einsetzbar. Auf Vielseitigkeit habe ich eigentlich schon immer größten Wert gelegt. Man konnte mit den Tretern Konzerte der Sisters of Mercy und der Fields of the Nephilim besuchen und ebenso Stunden vorher noch durch menschenleere, sumpfige Moorlandschaften schlendern, um sich dort in Stimmung zu bringen. Nasse Füße mit den Tretern, unmöglich. Ansonsten aber würde ich rückblickend sagen, ich war immer schon irgendwie auch Indie. Ich trug diesen grünen Parker bis weit über die Knie und hatte eigentlich Jahr für Jahr immer neue Indie-Darlings, an denen ich einen Narren fraß. Der aktuelle übrigens heißt The Standard Fair und kommt aus Sheffield, eben gerade gehört. Ansonsten aber würde mich wirklich interessieren, was aus diesen alten Grufti-Stiefeln geworden ist. Ich bin Westfale, so schnell werfe ich nichts weg und sonderlich gewachsen sind meine Füße auch nicht mehr in den letzten 25 Jahren. Dennoch, die Treter sind verschwunden, spurlos. Und das ist schade, denn schon seit einiger Zeit spüre ich Dark Wave, Gothic, Grufti, wie immer man das bezeichnen will, in diesem Genre tut sich was. Hervorzuheben, Blesher Grave, ein Duo aus Kalifornien. Manchmal bin ich so ein richtiger Folky. Schon damals bei der britischen Band The Meekens mochte ich die eher akustisch gehaltenen Tracks, die verhaltenen. Einmal sah ich die Band und beobachtete, was nicht schwer war, wie einer der Musiker eine Gitarre hoch in die Luft warf. Doch statt in seinen Armen oder aber zumindest auf dem Boden zu landen, fiel das Instrument unglücklich unmittelbar auf den Kopf der Sängerin, Sally Timms. Das tat ihr weh, verdammt sogar. Noch heute sehe ich ihren verzweifelten Versuch vor mir, sich direkt anschließend so etwas wie ein Lächeln abzuringen. Ich war zu jener Zeit nicht unbedingt das, was man einen Folkie nennt. Sonst hätte ich womöglich eine Blume aus der Manteltasche gezogen und ihr zugeworfen oder gar ins Haar gesteckt, wer weiß. Wobei ein Folkie nicht notgedrungen Blumen in seiner Manteltasche mit herumschleppen muss. Aber mögen sollte er sie schon. Und gegebenenfalls auch benennen können. Tulpen etwa sollte er schon von Chrysanthemen unterscheiden können. Gelegentlich kann da ein Blick in das entsprechende Nachschlagewerk, die Welt der Pflanzen, hilfreich sein. Oder aber man greift sich die Platte der einstürzenden Neubauten, die aus Sicht eines Folkie so etwas ist wie ein absolutes Muss. Tabula rasa. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. For you, I'd be a dandelion, a thousand flowerets in the sky, or just a drop in the ocean. Thank you. some brand new shoes. They were all red, but they gave me the blues. And they're running away. They left me a letter. It's just like you told me it'd be. It's nothing, nothing, nothing, nothing at all. We are all made of air. There's stars in my eyes and there's sun in my hair. And I'm running away. It makes me feel better. It's just like you told me it'd be. It's nothing, nothing, nothing, nothing at all. When it comes down to this, I'm neither sorry nor cross nor unfit. And I'm running away. There's smoke on my sweater. It's just like you told me it'd be. It's nothing, nothing, nothing, nothing at all. I had some brand new shoes. They were all red, but they gave me the blues. And they're running away. They left me a letter. It's just like you told me it'd be. It's nothing, nothing, nothing, nothing at all. Upsala, was war das denn? Schauen wir mal gerade nach. Kann nichts Schlimmes gewesen sein. Manchmal bin ich so ein richtiger Folky. Das Duo She and Him gerade gehört mit Brand New Shoes. Sie geben den Blues. Brandneue Schuhe, die übrigens deshalb so heißen, brandneu, weil die Füße brennen, wenn man sie trägt. Festivalzeit. Im Schuhladen in der Mitte des Ortes habe ich einmal irgendwann preiswert ein paar neue Schuhe erstanden. Mit denen bin ich schnurstracks über den Fluss und dann hoch in die Wälder gestapft. Ein Fehler. Zahlreiche ungemein schmerzhafte Blasen unter beiden Füßen machten jede Form aufrechten Gehens nach wenigen Stunden schlicht unmöglich. Ich kroch also durch den Wald und erreichte schließlich in tiefster Dunkelheit eine mir nicht bekannte Straße. Ein versprengter Autofahrer griff mich auf und rettete mich so vor dem Hunger und dem Erschöpfungstod. Davon zumindest war ich zutiefst überzeugt. Unten am Fluss trinke ich mit den Anglern gelegentlich Bier. Einige schwören, man hätte früher auch Heringe aus dem Wasser ziehen können, so salzig sei das gewesen. Im altehrwürdigen Hotel am Fluss konnte ich mich nun schon mehrfach als Küchenhilfe auszeichnen, wenn die alte Besitzerin gerade schlief. Angeliefert wurden einmal gleichzeitig die Blumen, der Kuchen und das Buffet. Wohin damit? Lassen Sie mal, ich bringe es in die Küche, sagte ich. Mit den Jahren kennt man sich aus. Die Gärten sind besonders gepflegt am anderen Ufer, im dort gelegenen Dorf. Einen Mann beobachte ich dabei, wie er seiner Hecke vehement mit einer chemischen Keule zusetzt, wohl um sie vor Raupen zu schützen. Sein kleiner Sohn steht mit weit geöffnetem Mund staunend unmittelbar neben ihm und atmet schwer. Am verwaisten Bushäuschen, wenige Meter weiter, klebt ein zerfetztes Veranstaltungsplakat von Captain Jack. Alle zwei Jahre findet das Schützenfest statt. Ich kenne alle Könige, Kassierer und auch die stellvertretenden Kassierer des entsprechenden Vereins. Das gebietet die journalistische Sorgfaltspflicht, oder? Übrigens ist die Zahl der Journalisten auf manchen Festivals überschaubar. Ich muss nicht fürchten, dass sich hier plötzlich einer zu mir stellt und 35 Referenzen daherfaselt, während ich selber nur eins möchte. Ungestört versinken in den großen Augen von Marissa Nadler. Ihr Konzert verfolge ich unter einem rechts der Bühne stehenden Obstbaum mit weit geöffnetem Mund. Und bin im Nachhinein heilfroh, dass es den Kerl aus dem gegenüberliegenden Dorf mit seiner Giftspritze währenddessen nicht plötzlich hierher verschlagen hat. Wenn diese Leute erst einmal so richtig loslegen, sind sie bisweilen durch nichts und niemanden zu stoppen. Without you.